du bist nicht heiter, hilft ne Video auch kein aktives Vibe. Wenn dir jemand deine Texte schreibt, ne Ehrlichkeit verleiht, Text in Real Hype. Also bleibt, wo ihr seid, auf der Rookie Side. Denn ich und mein Homie steigen weit hinauf auf den Thron. Wir zwar sind Bruder und Hip-Hop-Ton, wir schreiben selbst die Zeilen, die unser Leben so ereilen. Halten uns für die Besten und die Geilen, brauchen kein Gehate und wollen keinen Dissen. Überhol euch einfach so easy und gerissen. Also gib her das Mic, es ist soweit. Du tanzt nackt in Thronfolge, Video und Kleid. Während wir rappen, sprengen wir dann die Ketten. Chillige Rapper-Sorte von den Netten aus dem Norden. Von den Netten aus dem Norden. North Side, East Side, West Side, South Side. Seid ihr bereit? Ja Leute, seid ihr bereit? Ich hör die Leute rufen, ich hör die Leute schreien. Macht die Tore auf und lasst sie alle rein. Beim Time, Thronfolge Time. Und alle North Side, East Side, West Side, South Side. Dicke Ketten, geile Bitches, fette Karren. Ja so ist es, auf den Yachten Knete machen. In ihren Designer Sachen chillen in ihren Villen mit ner eigenen Show auf MTV. Gucken sich die Nase voll, das Nette High Society. Wir sind zwei von denen, die nicht diesen Weg wählen. Wir werden unseren eigenen Weg gehen und dabei noch ein drehen. Wir wollen doch nur Texte schreiben, bisschen chillen und brauchen keinen Deppen, der uns aussaugt und sagt, wir können die Besten sein. Wir schaffen das allein, brauchen keine Hilfe, nein, nein. Du willst Beef mit uns, wir burnen deine Zeilen und deinen Reim. Zünden unsere Tüten mit deinen verbrannten Texten an. Oder ich nehm sie, damit ich mir gechillt einen drauf fixen kann. Kein Bock auf Battle Rap, das ist echt nicht unser Ding. Vorgechillte Thronfolger rappen, das ist der Beginn einer neuen Ära. Jetzt kommt langsam unsere Zeit, es ist soweit, wir sind bereit. Ja, es ist Thronfolger Zeit. North Side, East Side, West Side, South Side. Seid ihr bereit? Ja Leute, seid ihr bereit? Ich hör die Leute rufen, ich hör die Leute schreien. Mach die Tore auf und lass sie alle rein. Mein Time, Thronfolge Time. Und alle North Side, East Side, West Side, South Side. Haben lang davon geträumt und nun ist es endlich wahr geworden. Thronfolger Mixtape und Ash liegt ein wie Nato-Bomben. Fuck drauf, was die anderen sagen, ich find es ist uns gelungen. Während ich drüber nachdenk, presse ich Küstenluft in meine Lunge. Ja man, es ist alles chillig, ich find es hier wunderbar. Rap mit meinen Homie und wir gründeten die Thronfolger. Wir rappen, weil es Fun macht, weil in uns das Gras lacht. Flown und Rhyme fast jede Nacht, weil es einfach Spaß macht. Ja, es macht zu derbe Spaß, rappen mit der Knolle Gras. Thronfolger Crew gibt jetzt richtig Gas. Einfach feinste Reimmischwalz, auf Vinyl gepresst oder auf CD gebrannt. Für in den Platten lang gerannt, denn das wurde erkannt. Die zwei rappen mit Niveau und kommen auch noch elegant. Nicht als Bösewicht mit dem Beef als Vorwand. Nur damit du in der Tageszeitung stammst. Wir hier im flachen Land macht's mit Eleganz. North Side, East Side, West Side, South Side. Seid ihr bereit? Ja Leute, seid ihr bereit? Ich hör die Leute rufen, ich hör die Leute schreien. Mach die Tore auf und lass sie alle rein. Time, Time, Thronfolge Time. Und alle North Side, East Side, West Side, South Side. North Side, East Side, West Side.